Telekom Doppelfernsprecher bzw. Trippelfernsprecher mit einem Pipapo Hasenheige für Karstadt an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört ein Flyer, der hier mit Doppelklebeband auf die Fensterscheiben des Fernsprechgeräts angebracht wurde, mit der Aufschrift Chaos Cult Agency. Dono 19. bis 21.10. sowie am 25. bis 28.10. 20:30 Uhr im Shake am Ostbahnhof Mühlstraße, Berlin. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Und unten, ganz unten steht dann noch eine Produktion der Kreuzberger Musikalischen Aktion e.V. Kultur Rodeo. Mit freundlicher Unterstützung des Jobcenters Friedrichshain-Kreuzberg. An dem linken Fernsprechgerät befindet sich an der Außenscheibe ein mit Tesafilm aufgebrachtes Hinweisschild, das mit einem Computerdrucker ausgedruckt wurde und mit zwei beziehungsweise vier Wachsmalkreidestiften jeweils links und rechts verschönert wurde, mit der Aufschrift Miele Einbauherd mit Ceranfeld inklusive Spültisch, Verhandlungsbasis 250 Euro, 100% in Ordnung, wegen Umzug zu verkaufen. Darunter ist dann eine Mobiltelefonnummer angegeben. Interessenten wenden sich bitte an die Trippelfernsprecher vor dem Karstadt Hasenheide. Ansonsten, außer einigen rechts neben den Fernsprechgeräten an einem Fahrradständer geparkten Fahrrädern hier in der Hasenheide, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.